Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass ich im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer im Rahmen einer Aktion Jugend in Not mich speziell mit der Betreuung von jungen Arbeitslosen zu befassen hatte, die in schwere Depressionen zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den frühen 30er Jahren verfallen waren. Im Juni 1983 hält Viktor E. Frankl auf einem Kongress in Regensburg einen Vortrag über den Sinn des Lebens trotz Leid, Schuld und Tod. Der 78-jährige Psychiater ist so etwas wie ein Guru. Seine Methode der Logotherapie und Existenzanalyse gilt als die dritte Wiener Schule der Psychotherapie, weil sie die Lehren von Sigmund Freud und Alfred Adler ergänzt. Frankls Botschaft lautet: Den Menschen zeichnet ein Wille zum Logos, zum Sinn, aus. Deshalb kann ihm auch die Logotherapie mittels Existenzanalyse helfen, Werte zu finden, für die es sich zu leben lohnt. Und tatsächlich, diese schwerst deprimierten jungen Leute, in dem Moment, wo es mir gelang, sie hineinzulotsen, in irgendeine volontäre Arbeit, in irgendeine freiwillige, ehrenamtliche, vollkommen unbezahlte Arbeit, eine Funktion in einer Jugendorganisation, eine Funktion in einer öffentlichen Bücherei, eine Funktion in einer Volksbildungsanstalt. Blitzartig war die Depression verschwunden. Nicht einen Groschen mehr hatten sie verdient. Nicht einen Bissen mehr hatten sie zur Verfügung, um den buchstäblichen Hunger zu stillen. Aber die Depression war weg, wie weggezaubert. Und wie viele haben mir gesagt damals, wissen Sie, Herr Doktor, uns geht's ja gar nicht um Geld oder sowas. Was wir brauchen, ist ein Lebensinhalt, ein Lebenszweck. Als Jugendlicher gerät Viktor Emil Frankl selbst in eine Krise, weil ihm der Sinn des Lebens abhanden zu kommen droht. 1919 ist der Sohn frommer Wiener Juden 14 Jahre alt. Die Toten des Ersten Weltkriegs, Trauer, Hunger, Armut und Sorgen. Und da soll es, wie seine Eltern glauben, einen gütigen, gerechten Gott geben? Den Weg aus der geistigen Orientierungslosigkeit fand der Medizinstudent dann mit Hilfe eines philosophischen Werks, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik von Max Scheler. Ein Buch, das Frankl 3 Jahre lang jeden Tag bei sich trug wie eine Bibel. Frankl begeisterte sich für Schelers Annahme, dass der Mensch ein natürliches, fühlbares Bewusstsein für Werte wie Liebe oder Gerechtigkeit besitzt, erzählt der Theologe Otto Jock. Er leitet das Süddeutsche Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Er sagte wortwörtlich so, diese Lektüre habe ihm regelrecht geistige Orgasmen verschafft und eine Art Offenbarung im Sinne von endlich verstehen, warum der Mensch noch etwas in sich trägt, was er dann mit Schiller Geist, noetische Dimension, Wertorientierung, Wertstrebigkeit fundiert hat. Und von hier aus erst kommt langsam die später sogenannte logotherapeutische Grundannahme, der Mensch ist primär ursprünglich ein sinnsuchendes Wesen. Und wenn diese Sinnsuche verfehlt wird, aus irgendeinem Grund, wird er unglücklich und unter Umständen auch psychisch krank. Dr. Frankl, ich bin so verzweifelt. In meinen Augen ist das Leben sinnlos. Ich denke nicht, dass wir die Verzweiflung bekämpfen sollten. Wir sollen mit uns selbst kämpfen und unserem besseren Ich zum Sieg verhelfen. Die Verzweiflung ist ein Zwischenstadium, durch das wir gehen müssen. Also brauche ich die Verzweiflung, um einen Sinn im Leben zu finden? Keineswegs. Im Prinzip gilt, dass man ein Schicksal ändern soll, solange man es ändern kann. Nur wenn ein Mensch es nicht mehr ändern kann, muss er von seiner Freiheit Gebrauch machen, seine Einstellung zu diesem unabänderlichen Schicksal zu ändern. Dann wird er auch einen Sinn in der Situation erkennen. Wenn er sie mutig erträgt, wie es nur ein Mensch tun kann, ändert er nämlich nicht die Situation, denn das geht ja nicht, sondern er ändert sich zum Besseren. im Menschenbild von Frankl steht diese prinzipielle Freiheit, sich so oder anders entscheiden zu können, jedem zu. Übrigens auch ein uralter abendländischer Gedanke seit Platon. Aber bei Frankl kommt immer hinzu, als Psychiater, dass diese Freiheit eingeschränkt sein kann durch Psychosen wie Manie, Depression, starke Zwänge. Aber auch bei dieser Einschränkung, so sagt er jedenfalls, bleibt ein minimaler Freiraum. 1930 legt Viktor Frankl seine medizinische Dissertation vor. Er richtet Jugendberatungsstellen ein und organisiert am Tag der Zeugnisverteilung eine Sonderaktion mit dem Erfolg, dass sich kein einziger Schüler umbringt. In den kommenden Jahren leitet er den Selbstmörderinnen-Pavillon im Wiener Psychiatrischen Krankenhaus. In lockeren Gesprächen versucht er, die Patientinnen bei der Suche nach Sinnvollem in ihrem Leben zu unterstützen. Sein Prinzip der ärztlichen Seelsorge, auch Logotherapie und Existenzanalyse genannt, nimmt Form an. Aber dann ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. 1942 muss die Familie ins Ghetto Theresienstadt übersiedeln. 1944 wird Frankl zunächst nach Auschwitz, kurz darauf in das Dachauer Außenlager Kaufering deportiert. Ein halbes Jahrhundert später denkt der 89-Jährige in einem Interview an die erlittenen Qualen zurück. Ich bin so um 6 Uhr früh, nicht wahr, im Morgengrauen, durch den verschneiten Äcker in der Nähe von Landsberg gestapft mit einem ganzen Rudel von Häftlingen aus dem Lager Kaufering 3. Und wir waren eskortiert von SS-Leuten, die uns immer wieder mit Gewehrkolben angetrieben haben und stolpern da quer durch die Äcker. Und in dieser Qual habe ich einen Trick gebraucht. Und ich habe mir vorgestellt, während des Marsches, dass ich nicht nur das erlebe, was ich jetzt erlebe, sondern dass ich darüber einen Vortrag halte, was ich jetzt erlebe. Meine Damen und Herren und so weiter, in der Psychologie des Konzentrationslagers kann man unterscheiden zwischen der Aufnahmephase und so weiter und so weiter. Und schildere jetzt, was ich durchmache. Dadurch habe ich das eigene Leben objektivieren können, von der Warte des psychologischen Wissenschaftlers aus gesehen und herausgefordert von einem Publikum, das da vor mir sitzt und mir interessiert zuhört. Heute spricht man von Resilienz, also psychischer Widerstandskraft. Frankl hat das Phänomen am eigenen Leib oder besser am eigenen Geist erfahren. Der KZ-Häftling mit der Nummer 119104 wählte einen Weg, den er später als Selbsttranszendenz bezeichnete. Er widmete sich Aufgaben, die wertvoller erschienen als die erniedrigende Plackerei unter Aufsicht brutaler Kapos. Der knapp 40-jährige Psychiater hielt nicht nur imaginäre Vorträge. Aus dem Gedächtnis rekonstruierte er in Stenoschrift sein Manuskript zur ärztlichen Seelsorge, das ihm die SS abgenommen hatte. Und er rief sich das Bild seiner Ehefrau Tilly vor Augen, um mit ihr innere Zwiegespräche zu führen. Er betrachtet diese Zeit als die eigentliche existenzielle Schulung seines Lebens, in der er und viele andere natürlich auf eine letzte schreckliche Probe gestellt wurde. Trotz der grausamen Umstände, sagt der Theologe Otto Jock, blieb Frankl gemäß seiner eigenen Überzeugung ein letzter Rest Freiheit. Denn auch ein KZ-Häftling kann Stellung beziehen. Und diese Stellungnahme ist tatsächlich Ausdruck einer letzten Freiheit. Einige haben die Stellungnahme im Sinne des Selbstmordes vollzogen. Er hat jeden Tag gesagt, ich habe vielleicht weniger als 1% Chance, aber dafür bin ich verantwortlich, dass diese 1% vielleicht doch noch realisiert. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das KZ. Nach der Befreiung aus dem Lager Kaufering schrieb Viktor E. Frankl seine Erfahrungen in 9 Tagen nieder. Das in viele Sprachen übersetzte, millionenfach verkaufte Buch verzichtet auf anklagende Töne. Stattdessen dokumentiert es die Trotzmacht des menschlichen Geistes, die Frankl mit einem Nietzsche-Zitat auf den Punkt brachte. Wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Das machen die heutigen Psychotherapien durch die Bank auch. Also wenn man sich kognitive Verhaltenstherapie anschaut, vor allem im Bereich der Arbeit mit traumatisierten Menschen, da ist die Sinnfrage so zentral in der Therapie. Das heißt, dass die Menschen trotzdem, was ihnen widerfahren ist, in ihrem Leben einen Sinn finden können und vielleicht sogar aus schrecklichen Ereignissen auch irgendeine Art von Sinn herausziehen können. Das ist einfach ein wichtiger Baustein in der heutigen Psychotherapie-Szene. Und Viktor Frankl hat vor langer, langer Zeit die Bedeutung in den Vordergrund gestellt. Dennoch taucht Viktor Frankls Lehre heute höchstens in Fußnoten auf. Sie spielt kaum eine Rolle in der psychotherapeutischen Praxis, erklärt Willi Butollo, emeritierter Professor für Psychologie an der LMU München. Nicht nur, weil die Krankenkassen ausschließlich Verhaltenstherapien oder Psychoanalysen bezahlen. Ein frei fließender, quasi sokratischer Dialog zwischen Therapeut und Patient widerspricht dem Zeitgeist. Klar strukturierte Behandlungswege sind gefragt. Allerdings geriet Frankls Logotherapie auch deshalb ins Hintertreffen, weil es bisher keine wissenschaftlich-empirischen Belege für ihre Wirksamkeit gibt. Und seine Adepten taten und tun sich mit kritischer Distanz anscheinend schwer. Das heißt, dass diese Logotherapie zuerst einmal Frankl-Therapie war und alle irgendwie auf den Meister geschaut haben. Und die, die es nicht getan haben, sind weggefallen. Und die, die übrig geblieben sind, haben dann vielleicht nur wenige dieses Profil entwickeln können, dass das in ihrer eigenen Version weiterführt. Dr. Frankl, ich bin frustriert. Ich habe das Gefühl, zu kurz zu kommen. Erwarte ich zu viel vom Leben? Der Mensch soll nicht fragen, was er vom Leben erwarten kann, sondern soll verstehen, dass es das Leben ist, das etwas von ihm erwartet. Und was erwartet es von mir? Ich stehe auf dem Standpunkt, nur wer das Unmögliche sich zum Ziel setzt, kann das faktisch Mögliche erreichen. Wenn er von vornherein nur solche Nahziele anstrebt, dann fehlt ihm der Impuls, die Initiative, dann fehlt ihm der Anreiz. Aber wenn er sich ein weit entferntes, scheinbar unerreichbares Ziel setzt, dann erreicht er das, was ihm wirklich möglich ist. Über sich selbst hinauswachsen. Um seine Ängste zu überwinden, begann der 19-jährige Student mit Bergsteigen und Klettern. Paradoxe Intention, nannte Frankl es später, wenn es gelingt, eine Einstellung um 180 Grad zu verändern, also das herbeizuwünschen, was man fürchtet. Der Effekt ist, laut seiner Lehre, wiederum paradox. Ein Bettnässer, der König der Bettnässer werden will, nässt angeblich nicht mehr ein. Meiner Ansicht nach muss sich, wie ich das oft meinen Patienten sage, muss sich der Mensch nicht alles von sich selber gefallen lassen. Er kann die Angst überwinden. Er kann der Angst ins Gesicht sehen. Er kann der Angst ins Gesicht lachen, sozusagen. August 1945, die Stunde Null seines Lebens. 4 Monate nach der Befreiung aus dem KZ erfährt Viktor Frankl, dass seine Ehefrau Tilly, deren imaginiertes Bild ihm über viele Qualen hinweg half, in der Gaskammer sterben musste. Auch seine Eltern überlebten den Holocaust nicht. Jetzt erst ist er am Boden zerstört. Also nicht im KZ interessanterweise, sondern danach. Dann bricht etwas zusammen. Er sagt selber in einem Interview, dass er sich dann gesagt hat, entweder nehme ich jetzt einen Strick und hänge mich auf, oder es gelingt mir, irgendwelche verborgenen Ressourcen zu aktivieren, nach dem Motto, ich weiß nicht welcher, aber irgendeinen verborgenen Sinn hat es, dass ich überlebt habe. Und ich muss jetzt diesen Sinn in meinem Leben verantwortlich weiterführen. Viktor Frankl stürzt sich in die Arbeit. Er gilt als schwierig, der Herr Doktor, den die kieferchirurgische Arzthelferin Eleonore Schwind eines Tages um ein Gastbett in seiner Abteilung der Wiener Poliklinik bitten muss. 20 Jahre älter als sie ist er, abweisend und schroff. Keiner ahnt, dass ein ehemaliger KZ-Häftling die neurologische Station leitet, dass einer freiwillig ins Land der Täter zurückkehrt, um noch dazu Kranken zu helfen, übersteigt die Fantasie. Es ist jedoch kein Mitleid, sondern Liebe, wie Elli versichert, als sie 1947 Viktor Frankls zweite Ehefrau wird. 1948 präsentiert Frankl seine zweite Dissertationsschrift in Philosophie über den unbewussten Gott. Kurz darauf habilitiert er sich mit dem Werk »Ärztliche Seelsorge«. Er gibt Zeitschriften heraus, gründet eine österreichische Ärztegesellschaft für Psychotherapie und spricht regelmäßig im Radio. In den 50er Jahren ist der Psychiater und Neurologe bereits eine anerkannte Koryphäe. Weltweit, vor allem aber in den USA, hält er Gastvorlesungen über Logotherapie und Existenzanalyse. Und? Er hat Vorlesungen gehalten an der Universität Wien auf der Psychiatrie und wir konnten als Psychologiestudenten dorthin gehen und haben natürlich das gemacht. Wir wollten den Frankl uns anhören und das entsprach nicht sozusagen dem Mainstream, der in unserem Institut gelehrt wurde. Er war revolutionär in der Psychotherapie. Frankl ging nämlich davon aus, dass hinter seelischen Störungen oder Deformationen eine heile geistige Person zu finden sei. Humanistische Therapien wie Psychodrama oder Gestalttherapie griffen die Idee in den 60er Jahren auf. Willi Butolo, der damals in Wien studierte, lief dem Landsmann bei Kongressen immer wieder über den Weg. Der langjährige Leiter der Münchner Traumaambulanz erlebte ihn. Als er in Hemdsärmeligen an einen heranrückenden, mit blitzenden Augen einen interessiert anschauenden, heiteren Menschen. Also der einen durchaus versucht hat einzusetzen für seine Ziele, aber es auch akzeptiert hat, wenn man sagt, habe ich keine Lust oder das folge ich dir jetzt nicht. Aber die Begegnungen haben mir den Eindruck vermittelt, er sieht mich, er interessiert sich für mich. Das hat was Erhellendes. Ich habe das später in der Gestalttherapie wieder erlebt, dass das Interesse des Therapeuten für das Wie-Sein des Menschen etwas unglaublich Belebendes und Stärkendes ist. Und weniger, ob er die richtige Deutung anbringt oder nicht. Dr. Frankl, ist es nicht besser oder gesünder, die eigenen Aggressionen auszuleben? Ist es sonst nicht zu einseitig, zu positiv? Solange uns eine absolute Wahrheit nicht zugänglich ist, müssen wir uns damit begnügen, dass die relativen Wahrheiten einander korrigieren und auch den Mut zur Einseitigkeit aufbringen. Im vielstimmigen Orchester der Psychotherapie sind wir zu einer Einseitigkeit, die sich ihrer selbst bewusst bleibt, nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. Gerade was seine Organisation, die Führung seiner Institute betrifft, da muss er ziemlich dominant gewesen sein. Damit hatte ich zum Glück nichts zu tun, weil ich da mich nie hineinbegeben habe, diese Welt. Frankl war nicht immer nur ein empathisches Gegenüber. Seine Frau Elli sei die Wärme, die das Licht begleite, sagte einmal jemand. Denn der begnadete Redner monologisierte gern und wirkte oft egozentrisch. Was ich für mich mitgenommen habe, war diese Innigkeit bei der Musik, die er gepfiffen hat, Gustav Mahler. Ich glaube, das nehme ich ins Jenseits mit. Diese Innigkeit nach innen gewandt, Augen zu. Er hat so die Hand gehoben und mit dem Finger so die melodische Bewegung nachgezeichnet. Der Theologe Otto Jorg war 1993 zu Besuch bei dem 88-jährigen, fast blinden Frankl. Unter anderem interessierte den katholischen Ungarn, was hinter dessen These steckte, dass auch die Hingabe an die Kunst, wie zwischenmenschliche Begegnungen, ein sogenannter Erlebniswert sei. Ich habe gewagt zu sagen, Professor Frankl, ich glaube, dass Sie hier ein Erlebnis artikulieren, nicht aus dem Kopf nur spekulieren. Ja, da haben Sie recht. Und dann hat er erwähnt, es handelt sich um die Symphonie Nummer 4 in G-Dur von Gustav Mahler, der zweite Satz. Der lautet ruhevoll, poco adagio. Und während er so erzählt hat, hat die Augen zugemacht und begann zu summen und dann plötzlich zu pfeifen, ganz langsam diese Melodie. Und das hat ungefähr 40 Sekunden gedauert. Das ist nicht viel mathematisch, aber fürs Erleben, ja, unvergesslich. Dr. Frankl, ist es vielleicht so, dass Sie den Sinn Ihres eigenen Lebens darin gefunden haben, anderen zu helfen, in Ihrem Leben einen Sinn zu finden? Ha, genau. Das stimmt. Heute interessieren sich vor allem Theologen für die Logotherapie und Existenzanalyse, was in den Augen des Psychologen Willi Butolo nicht ganz im Sinne des Erfinders ist. Denn a priori sei Frankls Lehre nicht mit einer religiösen Haltung verknüpft. dass das gewissermaßen jetzt dann sich so ereignet hat, dass also die Logotherapie eher im religiösen Kontext praktiziert wird und eher als Beratung praktiziert wird, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die religiösen Organisationen sich händeringend auf eine Therapie gestützt haben, die die Sinnfrage auch irgendwie in den Vordergrund holt. Das heißt aber nicht, dass die Therapie an sich a priori ideologisch aufgebaut ist. Stimmt, haargenau, sagt der Theologe Otto Jock. Das Religiöse ist bei Frankl auch immer wieder im Sinne von jenseits des Psychotherapeutischen oder anders ausgedrückt Logotherapie und Existenzanalyse darf nicht die Tür zur Transzendenz zumachen, sondern muss offen halten, aber mehr nicht. Wer durch die Tür geht, ist eigene Entscheidung. Also Logotherapie ist nicht an eine Religion gebunden, sondern an den durchaus menschlichen, urtief menschlichen Gefühl, dieses Leben, egal wie zweideutig es ist, egal wie viel Ungerechtigkeit, Krankheit, Schuld, Tod, Leid vorkommen hat, ist trotzdem sinnvoll, trotzdem Ja zum Leben sagen. Die Trotzmacht des Geistes ist wahrscheinlich größer, als allgemein angenommen wird. Das lehren nicht nur Viktor E. Frankls Logotherapie und Existenzanalyse, das lehrt auch das Leben des Wiener Psychiaters, der 1997 im hohen Alter von 92 Jahren starb. Die Welt liegt im Argen, aber sie wird nur noch viel ärger werden, wenn nicht jeder Einzelne von uns sein Bestes gibt und sein Möglichstes tut. Vergessen Sie nicht, seit Auschwitz wissen wir, wessen der Mensch fähig ist. Und seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht.